Einheit 3. C. Übung 3a. Ich möchte gerne Anfang August Urlaub haben und dann insgesamt 3 Wochen. Ich hätte auch gerne Anfang August Urlaub, aber nur 2 Wochen. Das ist eher schlecht. Einer von euch sollte immer hier sein, weil ihr euch am besten mit den Computerprogrammen auskennt. Da hast du recht. Ich kann auch anders Urlaub nehmen. Ich schlage vor, dass ich zuerst 2 Wochen Urlaub im Juli nehme und dann kann Ivan im August in Urlaub fahren. Ja, das ist gut. Vielen Dank, Aneta. Und was ist mit dir, Anna? Für mich ist eine Urlaubszeit Ende August ideal. Und dann brauche ich auch 3 Wochen Urlaub. Ivan und ich sind also für einige Zeit gleichzeitig weg. Ist das ein Problem? Ich weiß nicht genau. Das bedeutet ja, dass Simon und Jessica in dieser Zeit auf keinen Fall Urlaub nehmen können. Es müssen immer mindestens 3 Personen in der Abteilung sein. Vielleicht sollten wir sie fragen. Ich glaube, das ist nicht nötig. Ich bin sicher, dass sie mit unserem Urlaubsplan einverstanden sind. Sie haben ganz klar gesagt, dass sie uns zuerst über den Urlaub sprechen lassen, weil wir Kinder haben und uns immer nach den Schulferien richten müssen. Ich finde das wirklich nett von den beiden. Ich denke, wir sollten ihnen die freie Auswahl geben, wenn sie außerhalb der Sommerferien Urlaub nehmen möchten. Das ist eine gute Idee.